Erster Josua, Nuns Sohn, schickte zwei Männer von Sittim. Sie sollten Jericho ansehen. Die Männer gingen zu Rahab. Sie war eine Frau. Sie schliefen dort. Zweiter, der König von Jericho, hörte etwas. Männer aus Israel kamen in der Nacht. Sie wollten das Land sehen. Dritter, der König schickte Leute zu Rahab. Er sagte, gib die Männer her. Sie sind in dein Haus gekommen. Sie wollen das Land sehen. Vierter, Rahab nahm die Männer. Sie versteckte sie. Sie sagte, ja, die Männer waren hier. Ich wusste nicht, woher sie kamen. Fünfter, es wurde dunkel. Man schloss das Stadttor. Die Männer gingen weg. Ich weiß nicht, wohin sie gingen. Geht schnell hinterher. Dann findet ihr sie. Sechster, Rahab brachte die Männer auf das Dach. Sie versteckte sie unter Flachs. Der Flachs lag auf dem Dach. Siebter, die Leute suchten die Männer. Sie gingen zum Jordan. Dann schloss man das Stadttor. Achter, bevor die Männer schliefen, kam Rahab auf das Dach. Neunter, sie sagte zu den Männern, ich weiß, Jahwe gibt euch dieses Land. Wir haben große Angst vor euch. Alle Leute im Land haben Angst. Zehnter, wir hörten, Jahwe machte das Meer trocken. Das war, als ihr aus Ägypten kamt. Wir hörten auch, was ihr mit Sihon und Og gemacht habt. Sie waren Könige jenseits des Jordan. Ihr habt sie besiegt. Elfter, als wir das hörten, bekamen wir Angst. Alle Leute hatten Angst vor euch. Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel und auf der Erde. Zwölfter, schwört mir jetzt bei Jahwe, ich war gut zu euch. Seid auch gut zu meiner Familie. Gebt mir ein Zeichen dafür. Dreizehnter, lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern leben. Lasst alle meine Leute leben. Rettet uns vor dem Tod. Vierzehnter, die Männer sagten, wir geben unser Leben für euch. Aber ihr dürft uns nicht verraten. Wenn Jahwe uns das Land gibt, sind wir gut zu dir. Wir halten unser Wort. Fünfzehnter, Rahab ließ die Männer mit einem Seil hinab. Ihr Haus war an der Stadtmauer. Sie wohnte an der Mauer. Sechzehnter, sie sagte, geht in die Berge. Sonst finden euch die Leute. Bleibt dort 3 Tage versteckt. Wartet, bis die Leute zurück sind. Dann könnt ihr gehen. Siebzehnter, die Männer sagten zu ihr, wir sind frei von unserem Versprechen. Achtzehnter, wenn wir ins Land kommen, binde diese rote Schnur an dein Fenster. Nimm deinen Vater, deine Mutter und deine Brüder in dein Haus. Nimm auch deine ganze Familie zu dir. Neunzehnter, wenn jemand aus deinem Haus geht und stirbt, sind wir nicht schuld. Wenn jemand in deinem Haus bleibt und stirbt, sind wir schuld. Zwanzigster, wenn du uns verrätst, müssen wir unser Versprechen nicht halten. 21. Sie sagte, ja, es soll so sein. Sie ließ die Männer gehen. Sie gingen weg. Rahab band die rote Schnur an das Fenster. 22. Die Männer gingen in die Berge. Sie blieben dort 3 Tage. Die Leute suchten sie. Aber die Leute fanden sie nicht. 23. Dann gingen die Männer zurück. Sie kamen zu Josua, Nuns Sohn. Sie erzählten ihm alles. 24. Sie sagten zu Josua, Jahwe gibt uns das ganze Land. Alle Leute im Land haben Angst vor uns,